düstren Wolken trennen sich. Gestillet ist der Stürme Wut. Vor ihrem Untergang blickt noch die Sonne vor. Und vom Himmel und aus dem Sumpfe quackt der Frosch.